So, dann wollen wir doch mal ein bisschen Adi spielen. Das habe ich damals als Kind immer gerne gespielt. Und Start. Da da da da du da du da da du du da di da du da. Wähle erst ein Gesicht aus, bevor wir mit der Arbeit beginnen. Wieso, was ist denn mit meinem Gesicht nicht in Ordnung? Huch, wo bin ich denn hier gelandet? Du bist in der Sendung mit dem Nerd. Es freut mich, mit dir zu lernen. Sag mir mal, wie du heißt. Ich bin Steffen, man nennt mich auch den Nerd. Hallo, ich bin der Adi. Erkennst du mich wieder? Adi, so wie ein Adolf, Adolf Hitler? Es macht dir wohl Spaß, mich herauszufordern. Du bist vielleicht einer. Ja, das höre ich öfter. Was machst du so? Mir ist es hier alleine etwas langweilig. Wollen wir nicht zusammen was anschauen? Ein Porno. Hast du Lust auf ein Porno? Dir fehlt es wohl an Fantasie. Such nach etwas anderem, um mich zum Lachen zu bringen. Ach, du bist aber anspruchsvoll. Was bist du eigentlich für einer? Ich bin ein Außerirdischer. Also dann stelle ich mich halt mal vor. Aha. Ich komme von der Sternschnuppe M832. Die kennst du bestimmt nicht. Die ist nämlich einige Lichtjahre von hier entfernt. Ja, das klingt aber total weit. M832 ist ein Teil dessen, was du sicher als Sternenstaub bezeichnest. Aha. Es schwebt in der Galaxie und wird durch kosmische Winde vorangetrieben. Aha. Deshalb sind auch wir, Bewohner der Sternschnuppen, ein Nomadenvolk. Nomaden wie ich leben ohne Zeit. Und du? Erinnerst du dich noch an dein Geburtsdatum? Ach, ich bin vor nicht allzu langer Zeit 31 Erdenjahre alt geworden. Und du? Mein Alter möchte ich dir nicht unbedingt verraten, sonst bekomme ich noch Komplexe. Naja, gut, 3 Millionen Jahre sind das schon. Ordentlich, ordentlich. So, was kann ich denn jetzt hier alles anstellen? Wenn du hier hinklickst, kannst du ein Poster auswählen. Und sonst noch was? Du kannst die Wände des Zimmers durch einen einfachen Klick auf den Farbtopf streichen. Praktisch, nicht? Okay, und was passiert, wenn ich dich anklicke? Anscheinend willst du mich kitzeln. Naja, eigentlich nicht. Ich habe nur irgendwie keine Lust auf den ganzen Kram. Ich klicke dich einfach nochmal an. Es muss zwar sehr lustig sein, mich zum Lachen zu bringen, aber wie du siehst, kann ich widerstehen. Ja, mir kann keiner widerstehen. Ich bin unwiderstehlich. Klick, klick, klick, klick, klick. Du hast sehr gut verstanden, wie man klickt. Jetzt gehen wir zur nächsten Lektion über. Nützliches Klicken. Ich finde das sehr nützlich. Klicke die Klick, klick, klick, klicke die Klick, klick, klick, klick, klick, klick, klick, klick. Kennst du meine neueste Entdeckung? Nee. Auf eurer Erde gibt es einen komischen Fisch, den Kugelfisch. Okay. Der kann dreimal dicker werden, als er schon ist, um seinen Feinden Angst zu machen. Okay. Weißt du, dass ich mich genauso aufblasen kann, wenn ich mich aufrege? Oh, das möchte ich gerne sehen. Klicke die Klick, klick, klick, klick, klick, klick, klick, klicke die Klick, klick, klick, klick. Ja, ich weiß ja, dass du da bist. Na, dann machen wir mal weiter. Mit Klicken, klicke die Klick, klick, klick, klick, klick. Was für ein verrückter Klicker bist du denn? Ja. Du solltest dich beruhigen. Ich bin ganz schön am Mutterklicker. Klicke die Ich will Klick. ja nichts sagen, aber langsam gehst du mir auf die Nerven. Ja, das kann ich noch viel besser. Klick, klick, klick, klick, klick. Hey, also, du solltest mich etwas behutsamer behandeln. Wieso? Ich klick doch nur ganz sanft. Klick, klick, klick, klick, klick, klick, klick, klick, klick. Also langsam reicht's mir. Ja, stimmt, wird auch langweilig. Ich fange mal mit der Sendung an. Wer hat an der Uhr gedreht? Bekommt er Hörner? Bekommt er Hörner? Ist es wirklich schon so spät? Bekommt er Hörner? Bekommt er Hörner? Wer ist verrückt und leicht zerstört? Bekommt er Hörner? Bekommt er Hörner? Wenn ihr euch fragt, was ihr gleich hört, die Sendung mit dem Nerd. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sommerausgabe von Nerd Nerd Nerd, dem diskordianischen Comic-Podcast. Was falsch ist, weil das ist nicht Nerd Nerd Nerd, das ist die Sendung mit dem Nerd. Entschuldigung, da bin ich doch gleich mal durcheinander gekommen. Das soll mal passieren. Ich habe heute eine kurze Sendung vorbereitet, weil ich tatsächlich im Moment die Sommerpause auch so ein bisschen genießen möchte und einfach weniger produzieren möchte. Hatte zwar für diese Sendung wieder ein paar Themen mehr mir aufgeschrieben, die werde ich aber einfach verschieben auf eine der nächsten Folgen, also wenn wir aus der Sommerpause wieder zurück sind, was irgendwann im September, vielleicht auch erst im Oktober der Fall sein kann. Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, weil momentan auch sehr viele Aufnahmetermine entweder gecancelt worden sind oder verschoben wurden und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen hat nichts von dem, was wir uns für den Sommer vorgenommen haben, wirklich geklappt. Und das fand ich schon sehr, sehr schade. Das heißt also auch, die Produktion, die wir irgendwie dann ableisten wollten, haben tatsächlich nicht stattgefunden. Für den Rest der Sommerferien haben wir da tatsächlich einfach keine keine Zeit mehr dafür. Ich denke aber, dass es irgendwann nach den nordrhein-westfälischen Sommerferien zumindest auch wieder eine regelmäßigere und etwas vollständigere Sendung mit dem Nerd geben wird. Aber im Moment ist das einfach nicht geregelt, weil ich denke halt einfach, Pause ist Pause und die sollte man dann eben auch entsprechend einhalten. Ich habe zuallererst immer noch ein bisschen Hausmeisterei zu machen. Nämlich gibt's eine neue Gastepisode oder einen neuen Gastauftritt, ich weiß gar nicht, Auftritt von mir innerhalb der Geschichtenkapsel. Das ist ja so ein Hörspiel, Hörbuch, Geschichten-Podcast-Projekt von Lars Engelmann und Kai Daniel Du und ich bin da ja mit im Autorenteam. Da hat es jetzt neulich eine sogenannte Mini-Kapsel gegeben, also es gibt immer die großen Hauptkapseln, die kommen immer am, ich glaube am 1. des Monats raus und dann die anderen 3 Wochen gibt es dann eben sogenannte Mini-Kapseln oder so Nebenprojekte. Und eins dieser Nebenprojekte war tatsächlich von Lars Engelmann ein Text namens I'm Selling My Spamming Tactics. I'm selling my spamming tactics. I'm selling my spamming tactics. Von Lars Engelmann. Und das ist ein, oh, ich glaube, ein 4-Minuten-Ding oder so, 4,5-Minuten-Ding, wo so ziemlich alle Stimmen und noch ein paar mehr der Geschichtenkapsel eben dran teilgenommen haben. Ist eine sehr coole Collage geworden. Kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist Folge 22, Geschichtenkapsel 22. I'm selling my spamming tactics und dort bin ich auch zu hören. Und unter anderem noch die Lara, die ja mit uns hier auch schon ein paar Mal gepodcastet hat. Ich glaube, 2-mal war die mit hier zu Gast und die ist inzwischen auch mit im Stimmenteam. Dann, wen haben wir dann noch? Ja, ganz viele andere Leute. Also, wenn ihr euch die Geschichtenkapsel regelmäßig anhört, dann werdet ihr da viele bekannte Stimmen auch treffen. Ich glaube, unter anderem ist auch Nele Heise mit dabei, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Die ist ja im Podcast-Bereich und so auch sehr aktiv dabei und macht viel so theoretischen Kram. Eine ganz tolle Person. Ich habe 3 DC-Comics heute mitgebracht, die ich mir kurz angucken möchte. Das geht los mit Kentucky Fried Chicken Presents A Return to Greatness for the All-New Colonel Corp. Ja, Kentucky Fried Chicken hat zusammen mit DC ein kleines Werbecomic gemacht. Ich bespreche das ja, bespreche hier häufiger mal so kleine Werbecomics. Jetzt glaube ich, der letzte, den ich besprochen hatte, war auch mit DC zusammen, das mit diesen Frettchen oder Wühlmäusen, was war das noch? Erdmännchen, genau. Und dieses Mal ist es eben ein Kentucky Fried Chicken Comic. Es klingt im ersten Moment ein bisschen seltsam. Ja, warten wir mal ab. Dann habe ich als zweites Thema die erste Ausgabe The Hellblazer Rebirth. Eben die erste neue Ausgabe mit John Constantine. Und als HörerInnen-Wunschvorschlag Batgirl and the Birds of Prey Rebirth Nummer 1. Können wir gleich mal drüber reden. Gut, dann fange ich aber an mit meinem ersten Comic. Das ist nämlich, es ist total abgefahren, Kentucky Fried Chicken Presents A Return to Greatness for the All New Colonel Corp. Es scheint wohl schon mal DC-Comics gegeben zu haben für Kentucky Fried Chicken. Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Wusste ich tatsächlich auch nicht. Das war mir auch neu. Ich bin am Anfang von solchen Sachen immer so ein bisschen skeptisch, weil ich denke so, hä, also ist diese Werbung dann wirklich nötig? Muss dieser Bezug zum DC-Universum immer sein? Und habe einfach komplett vergessen, dass das halt im Marvel-Universum immer wieder Usus gewesen ist, dass man also Lizenz und andere Comics, also Dinge, die man einfach von außen akquiriert hat, sei es die Transformers oder bei He-Man weiß ich es tatsächlich nicht, aber die Transformers und ich glaube G.I. Joe, die waren dann schon relativ eng auch im Marvel-Universum behaftet. Ich glaube, Rom war auch ein Marvel-Comic, genau. Rom war ja auch ein Spielzeug und das ist auch ins Marvel-Universum eingegliedert worden. Ich glaube sogar Jack Kirby's 2001-Comics, die auf diesem Stanley Kubrick-Film basiert haben, die waren auch Teil des Marvel-Universums und diese Figur Machine Man stammt sogar aus diesen Geschichten, ist dann ja später Teil des Marvel-Universums geworden. Und bei DC ist es eigentlich anders, also da kannst du davon ausgehen, dass diese ganzen Werbecomics gelegentlich schon mit bekannten DC-Figuren arbeiten und die auch vorstellen, also dann sei es mal Batman oder wegen meiner Superman oder die Justice League oder die Teen Titans oder. Aber das ist dann immer ganz klar eben losgelöst vom normalen DC-Universum. Das ist hier auf der einen Seite auch der Fall, auf der anderen Seite bedient man sich aber sehr ausführlich beim DC Multiverse. Die Geschichte heißt Crisis of Infinite Kernels, angelehnt an Crisis on Infinite Earth, genau. Geschrieben ist es vor allem von Tony Bedard, gezeichnet von Tom Derenick. Tom Derenick ist ein guter Zeichner. Trevor Scott hat die Inks gemacht, die Farben kommen von Hi-Fi. Das Cover von Tom Grummet und Trevor Scott und Hi-Fi. Die Buchstaben Carlos M. Mangual. Dann, wer ist noch dabei? Laurie Jackson, Brittany Holzer und eine gewisse Marie Jevons ist die Chefeditorin. Die ganze Geschichte beginnt auf Erde 3, was ich ganz witzig finde. Sozusagen das böse Universum, der böse Colonel, also eben diese Figur, die man aus den Kentucky Fried Chicken Werbespots eben kennt, bereitet einen bösen Plan vor. Man wechselt dann auf Erde 1. Also ich muss zu diesem Erde 1-Ding ein bisschen was sagen. Also irgendwie scheint es eine Verschiebung gegeben zu haben mit Rebirth, dass eben die Prime Earth, die bisher immer die Erde gewesen ist, eben nicht mehr Erde 0 ist, sondern tatsächlich Erde 1. Also das hat man jetzt nach Rebirth schon in ein, zwei Heften mehr gelesen, dass die Haupterde tatsächlich nicht mehr Erde 0 ist. Was ich immer ein bisschen schade finde, weil Morrison hat ja in seiner Multiversity-Geschichte festgelegt, dass Earth 1, also Erde 1, die Erde ist, auf denen diese Graphic Novels spielen, also Superman Earth 1 von Strolunski, dann Geoff Johns Batman Earth 1 oder wer hat nochmal die Teen Titans geschrieben, war das? Chef Lemire. Die Teen Titans eben auch auf Erde 1. Und hier ist es eben tatsächlich, es scheint also die Main Continuity Erde, also wieder Erde 1 zu sein, was ich schade finde, weil seitdem damals die New Earth entstanden ist, also eben in den 80er Jahren, war die Hauptkontinuität Erde eigentlich immer Erde 0. Kann man sich drüber streiten, ist nur ein kleines Detail. Jedenfalls gibt's eine Störung im Multiversum und der Colonel landet auf Erde 11 in diesem Genderswap-Universum und es wird so nach ein paar Wechseln relativ schnell auch erklärt, dass es ist immer eine sehr enge Beziehung, eine sehr enge Bindung zwischen dem jeweiligen Colonel und dem jeweiligen Flash eines Universums gibt. Was ich ganz witzig finde, wird also unter anderem nach Erde 19 gewechselt, was die Erde ist von Batman Gotham by Gaslight. Und da ist eben auch The Flash dabei. Soweit ich weiß, heißt der da aber The Accelerated Man. Das ist, glaube ich, ein Name, der da relativ, der also für diese Figur auch schon gebräuchlich ist, aber man wechselt also immer wild hin und her, nach und nach. Und was ich ganz witzig finde, was ich auch sehr gelungen finde, ist, ähnlich wie es bei dem Mr. Mixer Spittelig und Batmite Comic ist, was ich vor ein paar Wochen vorgestellt habe, diesem World's Funnest, ist es hier eben so, dass die Erden, es wird zumindest versucht, so den Zeichenstil zu emulieren. Man ist also auch auf Erde 22 von Kingdom Come. Und es wird also der Zeichenstil von Alex Ross ein bisschen versucht zu emulieren. Gelingt nicht so hundertprozentig, aber es ist so ein netter Gag. Es ist sehr verrückt, es ist sehr abgedreht und man versucht also wirklich so viele Kernels aus verschiedenen Universen zusammenzusuchen wie irgendwie möglich. Es ist also, man versucht immer wieder auch so darzustellen, wie sieht eben das Kentucky Fried Chicken Restaurant in diesem Universum aus, wie sehen die Kunden aus. Und es ist ein bisschen abstrus, als die Gruppe dann tatsächlich irgendwann in dieses Teen Titans Go-Universum geht und da tatsächlich einen Colonel rausholt. Und es ist also, naja, ich weiß nicht, also es ist auch das erste Mal, dass dieses Teen Titans Go-Universum innerhalb des DC-Universums in irgendeiner Art und Weise verortet wird, weil Morrison hat, glaube ich, 7 Erden freigelassen in seiner Multiverse-Map und möglicherweise ist das eine von diesen 7 freien Erden. Ich kann es nicht sagen. Wie gesagt, Zeichenstil wechselt auch so ein Stück weit mit den Erden. Ist manchmal ein bisschen wackeliger, je nachdem, wie sehr der Zeichenstil von Derenicks eigenem Zeichenstil auch abweicht. Das ganze Ding hat, ich glaube, eine normale Comiclänge auf ungefähr 20 Seiten. Sind zwei Double-Page-Spreads mit dabei. Optisch ist das vollkommen okay und es ist also auf keinen Fall total furchtbar anzusehen. Und es ist am Ende des Tages halt ein Werbecomic. Also das darf man halt eben auch nicht vergessen. Am Ende wird da noch so eine Leserbriefseite dann eben so ein bisschen dargestellt, wo natürlich sämtliche Briefe und Kommentare erfunden sind und es ist einfach, ich finde die Idee insgesamt einfach wirklich witzig. Ne? So, ich selber war, glaube ich, einmal in einem Kentucky Fried Chicken in Osnabrück. Wir haben dann da gestanden, haben das Angebot angeguckt, haben uns die Preise angeguckt und sind dann wieder gegangen, weil es uns irgendwie nicht zugesagt hat. Also ich keine Ahnung, wie der Kram da schmeckt. Aber so als Werbegag, als kostenloses Comic, das habe ich noch gar nicht dazu gesagt, das Comic ist also wirklich kostenlos bei Comixology zu bekommen, ist das Ganze auf jeden Fall mal einen Blick wert. Empfehlung vom Nerd. Es wird noch eine zweite Ausgabe geben, ich weiß nicht, ob die schon raus ist, ich habe noch nicht wieder geguckt. Und das Ganze heißt dann, glaube ich, The Chicken That Time Forgot. Hier steht es nochmal, genau. Also in dem Fall eben so eine Zeitreisegeschichte. Das Ganze wirkt eben auch tatsächlich wie ein Silver Age Abenteuer. Und wenn man sich das Cover nochmal genau anguckt, das sieht halt aus wie das Cover von Keith Giffen und Jam DeMatteis Justice League Nummer 1 aus den 80ern. Was halt, also wirklich exakt, ne, die Gruppierung, wie die Figuren da stehen, dass der vordere Colonel halt auch was sagt mit verschränkten Armen. Das ist, glaube ich, da die Position von Guy Gardner dann in dem Fall. Ich finde es sehr gut gelungen. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und im Gegensatz zu vielen anderen Werbecomics, die gerade DC rausgebracht hat. Und als Beispiel nenne ich da mal dieses, Bolt-on irgendwas Systems, Save the Justice League, wo so ein Bob der Baumeister plötzlich angefangen ist, irgendwelche die Justice League zu retten mit einem Schraubenzieher, was totaler Quatsch gewesen ist von vor ein paar Jahren, ist das hier wirklich sehr witzig. Also das kann ich wirklich empfehlen. Wegen meiner geht bei KFC essen, keine Ahnung. Das heißt ja auch vor allem deswegen nicht mehr Kentucky Fried Chicken, weil die, glaube ich, das nicht mehr Hühnchen nennen dürfen, weil das irgendwelche Mutanten sind. Habe ich mal gehört, keine Ahnung, ob das wirklich so stimmt. Nichtsdestotrotz, das hier wirklich ein sehr, sehr cooles Comic. Mitnehmen, wie gesagt, kostenlos bei Comixology. Einfach da mal suchen. Genau. Dann geht's hier weiter mit The Hellblazer Rebirth Nummer 1. Das ist, ich glaube, das mittlerweile dritte Volume von John Constantine innerhalb des DC-Universums. Es gab ja irgendwie vorher 300 Hefte Hellblazer unter dem Vertigo-Banner. Dann ist Constantine ja, ich meine, auch direkt 2011 mit ins neue DC-Universum gewechselt. Parallel dazu erschienen aber noch die letzten Hefte Hellblazer, sodass es, ich glaube, noch bis ins Jahr 2012 zwei parallel laufende Hellblazer oder Constantine-Serien gegeben hat. The Hellblazer von Vertigo ist allerdings mittlerweile eingestellt. Wie gesagt, irgendwie um Heft 300. Und John Constantine ist seitdem auch fest im DC-Universum verankert. Was ich ganz witzig fand, ein Twitter-Follower von mir meinte dann neulich, wie der ist im DC-Universum, hat er dann ein Cape an und ja, das ist tatsächlich auch mal passiert. Das ist wie gesagt das dritte, es gab einmal John Constantine oder Constantine einfach nur, das war das erste Volume. Dann gab's Constantine the Hellblazer, das war das vorherige Volume, das erscheint glaube ich gerade zum ersten Mal bei Panini, das kommt aus dieser Post-Convergence-Geschichte. Und mit Rebirth fängt man eben nochmal neu von vorne an. Ich muss dazu sagen, ich habe diese erste Constantine-Reihe gelegentlich gelesen, vor allem während Forever Evil. Da hatte ja diese ganze Justice League Dark-Fraktion nochmal ein eigenes Crossover nebenher, also dieses Forever Evil Blight. Und da habe ich dann eben ein paar Hefte gelesen. Ich glaube, Justice League Dark auch nahezu komplett gelesen. Ich mochte das also ziemlich gerne. Justice League Dark hatte ein paar ganz interessante Stories, wobei ich ein bisschen ein Problem habe mit wie Zatanna dargestellt wurde. Sie war immer so ein bisschen das Anhängsel von Constantine, hatte nicht wirklich Persönlichkeit. Worum geht's in The Hellblazer Rebirth? Es ist eine Neuausrichtung, es ist ein bisschen rotziger als John Constantine The Hellblazer. Es ist ein bisschen verspielter, ein bisschen dialoglastiger und es ist vor allem wieder mystisch. Und ich glaube, das ist das, was Constantine auch tatsächlich braucht. Man versucht, das Ganze ins DC-Universum zu übertragen und die Rebirth-Hefte oder sind ja auch immer gemeint als Jumping-on-Points und das schafft dieses Heft eben auch problemlos. Ist fast so ein bisschen so das Zusammentreffen zwischen ihm und Shazam zusammen. Shazam und Wonder Woman haben hier einen kleinen Dialog, wo sie sich eben über Constantine unterhalten und dann auch beschließen, den nochmal zu konfrontieren, nachzufragen, was da los ist und so weiter und so fort. Weil sie halt sagen, okay, der Typ ist halt gefährlich und Wonder Woman und Shazam sind halt jeweils magische Charaktere. Deswegen ist es auch sinnvoll, dass die beiden das machen. Und Shazam und Constantine hatten eben während Forever Evil, glaube ich, ein kurzes Aufeinandertreffen, weil Constantine eben versucht hat, diese Shazam-Kraft von ihm zu bekommen. Hat sie, glaube ich, auch tatsächlich kurz gehabt. Hat sich dann, glaube ich, tatsächlich auch kurz in so einen Shazam-Constantine verwandelt. Das war eben dieser eine Vorfall, wo Constantine ein Cape getragen hat. Darauf wird eben angespielt und es ist vor allem so ein bisschen so ein Vorstellen, wer ist John Constantine? Er hat erst ein Zusammentreffen mit einem Dämon in New York und reist dann aber zurück nach England, wo die Geschichte eben auch spielt. Trifft dort eben wieder auf diesen Dämon und versucht ihn eben zu bekämpfen und bei diesem Versuch, diesen Dämon zu bekämpfen, löst er plötzlich selber einen ziemlich krassen Zauber aus, der eben die Bevölkerung einnimmt und in letzter Sekunde bekommt er dann eben noch irgendwie Unterstützung von einer alten Verbündeten. Mehr will ich einfach über die Story nicht sagen, weil die erschließt sich, passiert relativ wenig, also es ist wenig Universe-Building, aber die Dialoge sind großartig. Constantine hat so dieses Rotzige, dieses sich über andere lustig machen, dieses Arrogante wieder, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Es ist gut gezeichnet, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich kann ja nochmal eben gucken, wer es tatsächlich gezeichnet hat. Genau, es ist Mori Tutt Richtig, den hatten wir schon mal, also Moritat war mir schon mal aufgefallen, als wir Gods and Monsters, Justice League Gods and Monsters besprochen haben, da hat er, glaube ich, die Superman-Ausgaben gezeichnet. Ja, kann ich ja eben auch mal vorlesen. Simon Oliver hat es geschrieben, Moritat hat es gezeichnet, André, ach du Scheiße, Cimanovic hat's und Moritat haben es gekoloriert, Sal Cipriano hat es gelettert, der Name kommt mir bekannt vor, Moritat, Cover Artist, bla, ja, und noch viele andere kommt mir da noch irgendwo, genau. John Constantine, created by Alan Moore, Steve Bissett, John Todleben und James Delano. Ganz wichtig ist ja eine alte Figur aus den Swamp Thing Comics. Das Swamp Thing ist hier übrigens auch zu sehen, genau. Mir gefällt's. Also gerade eben, weil es versucht, so ein bisschen diesen Vertigo-Zeichenstil zu emulieren. Es ist ein bisschen flächiger koloriert. Es ist nicht so ganz knallbunt. So von den Panel-Aufteilungen ist es mir manchmal ein bisschen zu strikt, muss ich dazu sagen. Alleine so durch die Dialoge macht sehr viel Spaß. Die Kolorierung mit gedeckten Farben ist meistens ganz gut gelungen, könnte allerdings dann hier und da nochmal ein paar Akzente gebrauchen. Es ist ein insgesamt sehr gutes Heft und vor allem auch ein sehr guter Start. Werde ich es weiterlesen? Nein, weil ich bin einfach kein so großer Fan von Constantine und ich habe auch leider keinen Vergleich dazu, wie es bei Vertigo gewesen ist, also ob das in irgendeiner Art und Weise wieder diesen Weg einschlägt. Ich habe das Gefühl allerdings schon, also dass man wirklich versucht, diesen Ton wieder anzuschlagen und eventuell die Leser aus der alten Hellblazer-Reihe hier wieder zu packen. Ob da der Bezug zu Shazam, Wonder Woman nötig ist, weiß ich nicht. Einen Bezug zu Swamp Thing herzustellen, finde ich auch vollkommen legitim, weil die beiden eben auch eine gemeinsame Origin mehr oder weniger haben. Aber wie gesagt, Wonder Woman und Shazam da noch mit, also einfach krampfhaft so dieses Superhelden-Universum da reinzubrechen, ob das so sinnvoll ist, keine Ahnung, ich glaube fast nicht, ne? Also zu sagen, anzuerkennen, ja, es gibt diese Figuren in diesem Universum und es findet irgendwo parallel zu dem statt, was im restlichen DC-Universum passiert, halte ich für sinnvoll, aber sie als Nebenfiguren und darauf wird's, wie es aussieht, auch hinauslaufen, als Nebenfiguren zu etablieren, halte ich für schwierig, sagen wir es mal zumindest so. Wenn ihr bisher die John Constantine-Hefte gemocht habt von John Constantine, The Hellblazer, hatte ich ein paar Hefte gelesen, die haben mir sehr gut gefallen. Wenn euch das gefallen hat, guckt hier auf jeden Fall mal rein, kostet $3, kann man mal mitnehmen. Ist halt eben keine Serie, wo ich jetzt sage, muss ich unbedingt lesen. Ich wollte halt nur gerne reingucken. Das hat mir schon sehr gut gefallen, was ich hier gesehen habe. Ich fange an. Gut, dann fängst du an. Okay. Ja, das ist das, was dein ich Herz mache. Ist ein Gefängnis und du alte Sau lässt mich nicht raus. Dein Herz ist ein Gefängnis und du machst mir den gar aus. Hinter Gittern ist die Liebe, hat keine Chance zu gehen. Dein Herz ist dein Gefängnis. Okay. Herz, Herz, Herz, du bist eingesperrt. Ich finde das nicht okay. Herz, Herz, Herz, komm zurück zu mir, denn ich bin nach dir so gay. Gitterstäbe vor meinem. Ja, da, jetzt werden wir im Flow gewesen. Ja, gut. Und jetzt kommt eine neue Rubrik, nämlich der sogenannte Nerd, Nerd, Nerd, HörerInnen-Wunschvorschlag. Mal gucken, ob ich bei diesem Jingle bleibe, keine Ahnung. Lara ist an mich herangetreten und sagte, lies doch mal Batgirl and the Birds of Prey Rebirth Nummer 1. Sie hatte eine Review gelesen. Der Reviewer sei wohl sehr erbost gewesen über dieses Heft, ob ich mir da auch eine Meinung drüber bilden wollte. Und ich hatte tatsächlich überhaupt nicht geplant, dieses Heft zu lesen, weil mich die Birds of Prey nicht interessieren. Ich habe irgendwie seit Anfang der New 52 kein Batgirl gelesen, also vielleicht mal so 2-3 Hefte. Und deswegen war meine Motivation, dieses Heft anzufassen, auch verhältnismäßig gering. Aber da ja eine meiner Maximen ist, also wenn ihr euch ein Thema wünscht, dann werde ich das Möglichste tun und werde versuchen, dieses Heft zu reviewen. Und dann habe ich eben gesagt, okay, auf Laras Wunsch gucke ich mir dieses Heft an. Naja, der Titel sagt halt Batgirl and the Birds of Prey. Und das ist ja auch genau das, was man hier bekommt. Also es ist eben Barbara Gordon als Batgirl. Dann hat man Black Canary, Dinah Lance, wenn ich mich nicht komplett täusche. Das ist mal so ein bisschen kompliziert mit Dinah Drake, Dinah Lance. Helena Bertinelli als Huntress. muss man auseinanderhalten, weil Helena Wayne ist wieder zurück auf Erde 2 und Helena Bettinelli hat eben die Huntress-Identität angenommen. Ist also auch die gleiche Huntress, wenn ich mich nicht komplett täusche, die gleiche Huntress, wie sie damals in der TV-Serie gewesen ist, wobei die da auch die Tochter von Batman und Catwoman gewesen. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau, ob das da in der Serie Helena Bettinelli oder Helena Wayne gewesen ist. Ich glaube, sie hieß Bettinelli und hatte aber die Origin von Helena Wayne. Irgendwie so, ich weiß es nicht mehr so hundertprozentig. Geschrieben ist es von Julie Benson und Shauna Benson. Die sind eigentlich TV-Autorinnen. Ich habe die auf dem Rebirth-Event gesehen, als DC, also Dan DiDio, Jim Lee und Geoff Johns sich hingestellt haben und gesagt haben, hey, wir sind DC, ey, wir haben, sind voll die Checker und weißt du was? Und hier sind unsere krassen, diversen Autorinnen. Und die Bensons kommen wohl aus dem Fernsehbereich. Claire Rowe hat es gezeichnet, also auch eine Zeichnerin. Alan Passalacqua Farben, Steve Wands Buchstaben, Yannick Paquette und Nathan Fairbairn haben das Cover gemacht. Das Cover ist sehr schön. Ich mag Paquette und Fairbairns Farben ganz gerne. Gibt es noch Ben Caldwell und Cover, Variant Cover? Gibt es noch irgendwelche Namen, die mir bekannt vorkommen? Nö. Batman Created by Bob Kane und Bill Finger. Also Bill Finger bekommt inzwischen zumindest Second Billing, finde ich ganz interessant. Das Ganze ist so eine dreifache Origin. Also man bekommt also sowohl Batgirl erklärt, als eben auch den Ist-Zustand bei Black Canary. Und was man eben ganz erfolgreich tatsächlich schafft, ist zu erklären, woher kommen diese Figuren. Es ist super schwierig für mich. Ich finde das, also erstmal, die Geschichte fängt eben mit der Origin relativ zeitig mit der Origin an von Barbara Gordon, erklärt eben ihre Motivation, warum sie eben zu Batgirl wurde, warum sie dem Kampf von Batman gegen das Verbrechen eben auch beigetreten ist, zeigt so ein bisschen ihren ersten Einsatz zusammen eben mit Batman und Robin, vermutlich also Dick Grayson in dem Fall. Und es ist unvermeidlich gewesen. Ich weiß aber auch nicht, warum man es gemacht hat, weil man hätte so viele andere Möglichkeiten gemacht. Natürlich wird der Moment aus Killing Joke gezeigt. Der Joker kommt im Hawaii-Hemd in ihr Zimmer, in das Wohnzimmer, während ihr Vater auf dem am Tisch sitzt. Sie hat irgendwie Kakao gemacht. Also man kennt diesen Moment. Da kommt der Joker rein, schießt sie nieder, vergeht sich an ihr. Und das Ganze wird irgendwie mit den Worten ja, seitdem kann ich keine Marshmallows mehr essen, irgendwie kommentiert, wo ich denke, hallo, was ist mit euch los? Erstmal, was soll dieser Kommentar? Und dann wird irgendwie so zwanghaft, also das scheint für mich auch ein Retcon zu sein. Wie gesagt, ich habe die vorherige Batgirl-Serie nicht gelesen, aber so dieser ihr Dasein als Oracle, ihre Tätigkeit als Computerhackerin, das wirkt hier wirklich reingestöpselt, also so ein bisschen aufgedrückt. Ich weiß nicht, inwieweit das inzwischen in die normale Kontinuität mit aufgenommen worden ist, dass sie tatsächlich mal Oracle gewesen ist, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, es wirkt hier halt irgendwie reingedrückt und nicht, dass es hier in irgendeiner Art und Weise schon die ganzen letzten 5 Jahre in ihrer Origin mit drin gewesen ist. Und ich glaube, eine ihrer letzten Missionen war auch eine falsche Oracle, die sich diesen Namen irgendwie geklaut hat, aufzuspüren. Dann gibt es eine Konfrontation mit Black Canary eben, die gerade irgendwie von einem Auftritt kommt. Dann gibt es so eine sehr stimmungsvolle, muss ich ganz ehrlich sagen, aber dann doch ein bisschen überzogene Einführung von Helena Bettinelli, die in Grayson, glaube ich, ihren ersten Auftritt hatte in der New 52, aber im vorherigen DC-Universum, ich glaube, für ungefähr 25 Jahre Huntress gewesen ist. Also ich glaube, genau direkt ab dem Ende der Crisis on Infinite Earth. Da gibt es, glaube ich, diese Szene, wo Helena Wayne irgendwie da sitzt und sich an nichts erinnern kann und so ganz, ganz verwirrt ist und so. Und dann eben Huntress plötzlich die Identität Helena Bettinelli angenommen hat. Und sie war Teil der Justice League. Ist ein sehr gläubiger Mensch, muss man akzeptieren. Und diese erste Szene ist eben auch in einer Kirche. Und was man aus ihr gemacht hat, ist so eine knallharte, eiskalte Kopfgeldjägerin oder oder so ein Racheengel, ich habe keine Ahnung, also irgendwas in diese Richtung. Das fand ich schon sehr schief. Ich weiß nicht, ob man die Figur gut getroffen hat, weil Helena Wayne gerade in Grant Morrison's Justice League, Helena Bettinelli, Entschuldigung, gerade in Grant Morrison's Justice League wirklich eine coole Figur gewesen ist, die ich sehr gemocht habe. In Grayson jetzt in der New 52 eine wirklich großartige Figur gewesen ist, so eine super Agentin, hinterher auch im Laufe der Story eben auch Kopf von Spiral geworden ist, also der Organisation, für die Dick Grayson und sie eben gearbeitet haben. Und jetzt macht man sie eben zu so einer 0815 Rache-Engel, Super-Assassinen sozusagen, irgendwie die böse Variante, die böse weibliche Variante von Batman, die halt eben auch tötet, und wo ich echt gedacht habe, nee, das ist bitte nicht euer Ernst. Und das ganze Heft endet eben auch tatsächlich damit, dass sie dann loszieht und Black Canary und Batgirl stellt und zu einem Kampf herausfordert. Und das Ganze soll eben wohl dann am Ende darauf hinauslaufen, dass die falsche Oracle gefunden werden kann. Sollte man dieses Heft lesen? Nein, auf keinen Fall. Das ist also nichts, was ich empfehlen würde. Wir klammern diesen Killing-Joke man erstmal noch eine Sekunde aus. Das Heft macht keinen Spaß, es macht keinen Sinn. Es ist so eine krampfhafte, wie führen wir diese drei Charaktere zusammen Nummer, dass man also in irgendeiner Art und Weise einen Grund braucht, diese Charaktere zusammenzuführen. Es ist so dieses Crossover-Gesetz drin. Also wenn Superhelden, Superheldinnen sich zum ersten Mal treffen, müssen sie gegeneinander kämpfen. Das ist ja schon wieder so. Dass man es nicht hinkriegt, irgendwie konfliktfrei zu sagen, jo, wir sind drei geile Superheldinnen und wir bekämpfen jetzt gemeinsam das Verbrechen, was als Motivation vollkommen ausreichend ist. Ne? Nein, man muss da so einen Pseudo-Streit, so eine Pseudo-Twist irgendwie installieren und irgendwie so einen Hahn herbeigezogene Begegnung eben zwischen diesen drei Figuren konstruieren. Es ist dann auch so diese Schreibe, wie Black Canary dann so ein bisschen so rotzig und dann so aus dem Punk-Musik-Auftritt eben rauskommt. Mir hat's tatsächlich, das hat mir tatsächlich nicht gefallen. Also alleine vom Aspekt, wie ist das Heft geschrieben, gefällt's mir schon nicht wirklich gut. Ich weiß halt auch einfach nicht, warum DC immer wieder den Weg geht und Fernsehautoren, Autorinnen sich anlächelt und die dann eben Comics schreibt, weil Serien und Comics, ja, beides ist serielles Erzählen, aber das ist halt dann doch noch ein Unterschied. Ne? Also das funktioniert einfach nach anderen Gesetzen. Und ich, Convergence wurde zum Großteil von einem, also der Hauptevent, zu einem Großteil von einem Fernsehautoren geschrieben, von John King, glaube ich. Das ist auch derbe schief gegangen, weil ich nicht den Eindruck hatte, dass John King sich ausreichend genug mit dem DC-Universum der letzten 70 Jahre auskennt, um so eine Geschichte tatsächlich konzipieren und stemmen zu können. Auch wenn er Hilfe hatte natürlich. Was man vor allem auch daran sieht, dass da Figuren aufgetreten sind, die in der Kontinuität schon vorher gestorben waren. Also dann waren halt plötzlich Figuren im Hintergrund entweder vom Zeichner reingezeichnet und nicht recherchiert, ob sie noch leben, aber die einfach in der Kontinuität nicht mehr gelebt haben. So, wo ganz klar war, okay, da hat man sich keine Mühe gegeben. Und genauso wirkt das hier. Es wirkt sehr inkonsistent. Zu dem Killing-Joke-Moment habe ich eine klare Meinung. Und diese Meinung teile ich mit sehr, sehr vielen Menschen, die ich in den letzten Wochen zu dem Thema gelesen habe. Nash, vielleicht kennt ihr den, der so aus diesem Channel Awesome-Bereich kommt, der hat also wirklich getwittert, also wenn eine Verletzung, eine körperliche Attacke, ein wie sagt man denn, ein Assault, also eine Körperverletzung und eine Misshandlung, die signifikanten Momente einer Figur darstellen, dann sollte man überlegen, ob man nicht vielleicht was anderes nimmt. Also ist es tatsächlich so, weil die Misshandlung, die körperliche Misshandlung, die sexuelle Misshandlung, Vergewaltigung von Barbara Gordon wird hier als einer der signifikant wichtigen Momente dieser Figur hingestellt, was einfach Bullshit ist. Man muss doch nicht jedes Mal wieder zeigen, wie eine Frau verletzt wird, im Grunde genommen, also wo dieser Raubüberfall tatsächlich stattfindet, oder nicht mal ein Raubüberfall, aber wirklich so dieser, ja, dieses Eindringen, wo einfach ihre körperliche Unversehrtheit beschädigt wird, immer und immer wieder, und das war ja in Killing Joke ein reines Plot-Device, und das ist es hier auch, und warum man immer wieder diesen Moment herausholt, warum man immer wieder auf den Killing Joke hinaus muss, auch übrigens exakt genauso für den Film, und um es in dem Film ein bisschen zu kompensieren, hat man dann irgendwie eine halbe Stunde vorne dran gepappt, die, soweit ich gehört habe, also auch komplett zu ignorieren ist. Also ich habe heute noch eine Review gehört oder gesehen von Doug Walker, dem Nostalgia Critic, der den Killing Joke Film auch besprochen hat, und der sagte auch, spult spult einfach zu dem Punkt vor, wo der Killing Joke anfängt, also die Story aus dem Comic auch anfängt, weil diese halbe Stunde vorher, die man so ein bisschen als Alibi mit reinnimmt, so nach dem Motto, ja, wir müssen Barbara Gordon noch eine größere Rolle geben in diesem Film, das wirkt einfach, das passt einfach nicht, das passt weder von der Schreibe noch von der Darstellung der Figuren zum restlichen Film. Damit man einfach wahrscheinlich proaktiv, damit man sich nicht dem Vorwurf irgendwie gegenüber konfrontiert sieht, nach dem Motto, ja, Barbara Gordon ist nun reines Plot-Device, was es halt trotzdem ist in dem Film. Ne? Also Barbara Gordons Vergewaltigung und ihr, dass sie eben angeschossen wird, das bleibt halt ein reines Plot-Device. Es hätte Alternativen gegeben. Alternativen gegeben zu diesem Killing-Joke-Moment, vor allem in einem Universum, in dem Barbara Gordon dann tatsächlich dauerhaft im Rollstuhl gesessen hätte und dauerhaft eben Oracle gewesen wäre, hätte ich diesen Killing-Joke-Moment noch akzeptiert, weil das der Startpunkt gewesen ist für ihre Karriere als Superheldin, als Oracle, weil sie danach ja weiterhin im Rollstuhl gesessen hat, aber trotzdem als Frau mit Gehbehinderung trotzdem ein wertvolles Mitglied der Justice League gewesen ist. Sie hat Batmans Einsätze geleitet, sie hat die Justice League Einsätze geleitet, hat vorher Computerinformationen gesammelt, ist in irgendwelche Netzwerke eingedrungen, hat die Justice League vorher gebrieft und so weiter und so fort. Also sie waren ein wichtiger Motivator, oft auch für Geschichten und eben auch ein wichtiges Mitglied dieser Gruppen. Der Startpunkt für diese Karriere liegt einfach im Killing Joke. Ich habe witzigerweise mehrfach das Argument gehört, ja, nee, das sei ja am Anfang nicht geplant gewesen, dass diese Geschichte in Continuity gespielt hat und das hätte man dann ja hinterher nur so reingestellt und dann hat man ja hinterher daraus die Idee entwickelt, dass sie dann eben im Rollstuhl sitzt und eine Computerexpertin wird. Ja, gilt halt für mich, es ändert für mich halt einfach nichts an der Situation, dass das trotzdem der Startpunkt gewesen ist für sie als Oracle. Ne? Ob das Heft oder die Geschichte im Vorfeld als Continuity geplant war oder nicht, ändert halt nichts daran. Na, deswegen ist dieses Argument einfach auch hinfällig. Klar, der Moment ist schlimm und bleibt auch einer der schlimmsten Momente für die Comicgeschichte irgendwo, gerade in der Darstellung von weiblichen Figuren, die immer vergewaltigt werden, die immer niedergeschossen werden, einfach nur als Plot-Device. Das bleibt und das ist auch nicht wegzudiskutieren. Dennoch ist es wirklich ein wichtiger Moment für diese Figur gewesen und dabei bleibt es auch unabhängig davon, ob die Geschichte geplant gewesen ist oder nicht. Es hätte aber Alternativen gegeben, einen wichtigen Moment in ihrer Verbrecherbekämpfungskarriere darzustellen. Und als ganz einfaches Beispiel ist eben ihr erster Einsatz mit Batman und Robin eben zu sehen, ihr erstes Zusammentreffen in dieser Bibliothek, wo die dann gemeinsam gegen, ich glaube, gegen Killer Moth kämpfen. Das hätte man viel besser machen können. Das hätte man nehmen können, das wäre bunt gewesen. Das ist ja ein Heft, was in den 60ern rausgekommen ist, glaube ich. 65 oder irgendwie sowas, also auch noch vor der TV-Serie. Viele Leute glauben ja, dass Batgirl aus der TV-Serie stammt, das stimmt nicht. Also sie hatte vorher schon einen Auftritt in einem Comic. Und da passiert eben diese Geschichte, dass sie in der Bibliothek mit Batman und Robin zusammen gegen Killer Moth kämpft. Das hätte man nehmen können, auch als Kontrast zum restlichen Heft, was eben wieder sehr düster und sehr, sehr getragen und sehr dunkel ist. Auch von der spielt halt auch wieder nachts, ne? Und hätte man einfach diesen Moment nehmen können als einen Farbklecks irgendwo, ne? Um das Ganze ein bisschen aufzulockern, um auch zu sagen, hey, wir erkennen an, dass es diesen Moment gegeben hat. Und stattdessen zeigt man sie, wie sie irgendwie mit Batman und Robin durch eine Straßenschlucht hüpft und halt irgendwelche Verbrecher verprügelt, total generisch, wo ich denke, hey, so der erste große Einsatz zusammen mit Batman kann halt auch ein signifikantes Erlebnis, eine signifikante Motivation sein. Es muss nicht immer diese Vergewaltigung sein. Und das Ganze vor allem damit abzustempeln nach dem Motto, ja, ich kann jetzt seitdem keine Marshmallows mehr essen. Was? Was? Bitte was? Also das geht halt überhaupt nicht klar. Wäre es nur dieser Killing-Joke-Moment gewesen, hätte ich geschluckt und hätte gesagt, ist daneben gegangen, guckt in die Serie aber mal rein. Die ist aber, wie gesagt, so schief geschrieben, lass es einfach echt links liegen. Es ist nicht wert. Also nur weil das Kreativteam weiblich ist, ein Kreativteam, was weiblich ist, ist halt nicht immer ein Bonus. Ich weiß nicht, warum weiblichen Kreativen oft so Vorschusslorbeeren spendiert werden. Ich habe auch manchmal nicht wirklich Verständnis dafür, wenn Menschen sich hinstellen und sagen, Lexi Alexander müsste in irgendeiner Art und Weise mehr Arbeit bekommen. Ich habe von ihrer Arbeit nichts gesehen. Ich kann nicht bewerten, was sie abgeliefert hat, ob das gut ist oder schlecht. Aber sie hat halt sehr wenig abgeliefert. Deswegen verstehe ich halt auch nicht, warum man sie immer so nach vorne stellt. Und ob Patty Jenkins den Wonder Woman-Film gut hinkriegen wird, naja, sagen wir dahingestellt, ist nochmal ein Thema für sich selber, aber nur aufgrund eines weiblichen Kreativteams zu sagen, das muss aber jetzt gut sein, weil es divers ist oder weil das Kreativteam halt eine Abwechslung ist, ist halt auch verkehrt, ne? Weil das sagt halt überhaupt nichts über die Qualität aus. Männer können schlechte Autoren sein und genauso gut können Frauen schlechte Autoren sein. Und wirklich gefallen hat mir dieses Heft echt nicht, also von der Erzählweise nicht und eben auch wie die Figuren aufeinandertreffen. Ich weiß es nicht, also ich sehe mich auch nicht in der Position, hinterher ein Trade Paperback zu kaufen und zu sagen, hey, ich gucke mir das nochmal irgendwo in der Gesamtstory an, vielleicht gab es einfach nur einen holprigen Start, weil mich allein dieses erste Heft schon so überhaupt nicht abgeholt hat, ne? Aus den eben genannten Gründen tatsächlich. Macht es mich wütend? Ja, es ist ein bisschen enttäuschend tatsächlich, dass DC immer wieder auf diesen Killing-Joke-Moment anspielt, um eventuell sogar die Verkaufszahlen dieses Graphic Novels weiterhin hochzuhalten. Weil soweit ich weiß nicht, ob es beim Killing Joke genauso ist, aber soweit ich weiß, hat Alan Moore mit denen irgendwie ausgemacht, dass die Rechte an den Figuren oder an dem ganzen Kram irgendwie wieder an ihn zurückfallen, sollte das Ding jemals außerhalb oder aus der Produktion fallen. Deswegen wird Watchmen übrigens immer wieder nachgedruckt, nicht weil es so gut verkauft, das mag auch ein Fall sein, aber die halten das deswegen in Print, weil ansonsten die Rechte, glaube ich, wieder an Alan Moore zurückfallen. Und es könnte sein, dass es mit dem Killing Joke ähnlich ist. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie scheint DC unbedingt an diesem Punkt eben festhalten zu wollen, ne? Weil dieser Killing Joker halt immer wieder angesprochen wird. Halte ich für kritisch in jedem Fall. Das soll es zu dem Thema aber gewesen sein. Ich glaube, ich habe mich da auch wieder ein bisschen verquatscht. Ich guck mal eben auf die Uhr. Ja, gut. Das ist sehr ausführlich geworden. Wir hören uns wieder in ungefähr 2 Wochen, irgendwann Mitte, Ende August. Da erscheint die nächste Folge König der Podcast. Diesen Monat gibt es einen König der Podcast. Wir gucken einen Monsterfilm aus den 50er Jahren von 1956, 57. The Giant Claw, Angriff der Riesenkralle. Ein legendär schlechter Monsterfilm aus Amerika. Den gucken wir eben in den, jetzt noch in den dann sich im Ende befindlichen Sommerferien. Und ich glaube, dass danach die Woche oder 2 Wochen danach die Sommerpause auch so halbwegs zu Ende sein sollte. Und wir hören uns dann zu einer etwas ja, breiter gefassten, normalen Sendung mit dem Nerd auch wieder. Ich würde sagen, auf wieder Nerd. Tschüss. Die Sendungen im Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Oh, fuck. Tja, hat meine Freundin angerufen. Auch nicht schlecht.